Sobald der Geist diese oder ähnliche Antwort erteilt, so besinne man sich keinen Augenblick, sondern man stecke sogleich die beiden Enden der Zauberrute in das Feuer und lese die große Anrufung aus dem Zauberschlüssel oder Höllenzwange laut und vernehmlich. Gewiss wird dann der Geist nicht lange auf sich warten lassen, um Schonung bitten und ungefähr in dem Tone sprechen. Höre auf, mich zu peitschen und zu peinigen. Ich verspreche dir, alles, was du verlangst, zu erfüllen, und zwar die ganze Woche hindurch, täglich 2 Stunden lang.